Okay, Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your word. Danke für dein Wort. It is holy and sacred. Es ist heilig. And we ask you to use it this morning. Und wir bitten dich, dass du es benutzt. To encourage our lives. Unser Leben zu bestärken. We ask in Jesus' name. In Jesu Namen bitten wir dich darum. Amen. Nehemiah chapter 7. Nehemiah Kapitel 7. But let's look at chapter 6 verse 15 first. Schauen wir 6 Vers 15 an. So the wall was completed on the 25th of the month of Elul. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul. In 52 days. In 52 Tagen. Isn't that amazing? The wall was completed. Fertiggestellt. A miracle happened. Ein Wunder geschah. Verse 16. Vers 16. It came about when all our enemies heard of it and all the nations surrounding us saw it. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, they lost their confidence. Da fürchteten sich alle Nationen. For they recognized that this work had been accomplished with the help of our God. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. And so it is with every local church. Und das ist auch in jeder Gemeinde so. That we, there are enemies of God. Hier gibt's Feinde Gottes. And enemies are people who despise the goodness of God toward the sinner. Und Feinde sind diejenigen, die die Güte Gottes dem Sünder gegenüber verachten. Because in Romans 2:14 it is the goodness of God that brings repentance. In Römer 2:4 steht, dass die Güte Gottes die Umkehr bewegt. And there are people who religious people who would like to see the sinner suffer under their authority. Doch religiöse Leute möchten lieber, dass der Sünder unter deren Autorität leidet. Who like to point the finger, die gern mit dem Finger zeigen, are the first one who would pick up the stone and throw it. Die ersten, die einen Stein aufheben würden und ihn werfen. And this spirit is in the church today. Und dieser Geist ist in den Gemeinden heute. These people are all around. Diese Leute gibt's überall. Stone throwers. Steinewerfer. When it's the goodness of God that leads people to repentance. Wenn es die Güte Gottes eigentlich ist, die die Umkehr befähigt. And as the Lord would say to this woman who was caught in the very act of adultery. So wie unser Herr zu dieser Frau sagte, die im Ehebruch erwischt wurde. Right in the act. In flagrante. Open the door, they're in the bed. Man öffnet die Tür, sie ist im Bett. In the act. In dem Akt. They drag her into the market square. Und man zerrt sie auf den Markt. And the Lord says, "Where are your accusers?" Und der Herr fragt, wo sind jetzt deine Ankläger? They're not around. Na, das gibt's dann nicht. Neither do I condemn thee. Deswegen klage ich dich auch nicht an. Go and sin no more. Geh dahin und sündige nicht mehr. Don't live a life of selfishness. Lebe jetzt nicht ein Leben der Selbstsucht. I'm not condemning you. Ich verurteile dich nicht. And this is the fear of the Lord. Das ist die Furcht Gottes. I'm so convinced of God's goodness toward me. Ich bin mit der Güte Gottes so überzeugt. That I don't have to live a life of selfishness. Dass ich kein selbstsüchtiges Leben führen muss. But how will people be convinced of God's goodness toward them if we don't show it? But wie können die Leute überhaupt von Gottes Güte überzeugt werden, wenn wir es ihnen nicht demonstrieren? If we are the ones who are so quick to find the fault. Wenn wir solche sind, die sofort Fehler finden. And have people jump through these hoops like there's some circus dog. Und dass Leute da durch Ringe springen, so wie Zirkushunde. Before we accept them. Bevor wir sie erst annehmen. And love them. Und sie lieben. And show them the goodness of God. Und ihnen die Güte Gottes beweisen. So that they can go and sin no more. Dass sie auch jetzt nicht mehr sündigen müssen. Well, this work of the local church. Das Werk der Ortsgemeinde. 1 Corinthians 3, Paul talked about it. 1. Korinther 3. One sowed, one watered. Der eine säte, der andere wässerte. And God gave the increase. Doch Gott bewirkte das Wachstum. And that's the most exciting thing in the world. Und das ist wirklich das Spannendste in der Welt. To see when God gives increase in our midst. Wenn Gott wirklich das Wachstum verursacht. What could be more exciting? Was kann schöner sein? To be a part of God's work. Am Gottes Werk. Anteil zu haben. And when we celebrate our 40 years, und wenn wir dann unser 40-jähriges Jubiläum feiern und dann zurückschauen, and we say, this surely was a work of God. Und dann wirklich sagen, das war wirklich ein Werk Gottes. Because it happened despite ourselves. Denn es ist wirklich so weit gekommen, trotz unseres Zustandes. When we were weak, he was strong. Während wir noch schwach waren, war er schon stark. When we were faithless, he abided faithful. Wenn wir ohne Glauben waren, da blieb er treu. His mercies were new every morning. Und seine Barmherzigkeit war immer wieder great neu. Was his faithfulness. Groß war seine Treue. So, let's read on. Lesen wir weiter. Look at verse 19. Vers 19. Moreover, they were speaking about his good deeds in my presence and reported my words to him. Auch sprachen sie von mir, von seinen guten Taten und hinterbrachten ihm meine Worte. Then Tobias sent letters to frighten me. Und Tobias sandte Briefe, um mich in Furcht zu versetzen. They knew it was a work of God. Sie wussten, es war ein Werk Gottes. But they still resisted it. Doch widerstrebten sie ihm. Because they were godless. Weil sie eben gottlos waren. Now chapter 7. Vers 7. Now it came about when the wall was rebuilt. Und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war. And I had set up the doors. Und ich die Torflügel eingesetzt hatte. And the gatekeepers and the singers and the Levites were appointed. Wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Then I put Hanani. Dann übertrage ich den Oberbefehl. Is that how you say his name? Hanani? Dem Bruder Hanani. Yeah, Hanani is good. Okay. I put Hanani, my brother. Und ich übertrug den Oberbefehl meinem Bruder Hanani. And Hananiah, the commander of the fortress. Und dem Burgobersten Hanania. In charge of Jerusalem. Den Oberbefehl über Jerusalem. Why? Warum? For he was a faithful man. Denn er galt als treuer Mann. And feared God more than many. Und als gottesfürchtig vor vielen anderen. Amazing. Das ist wirklich we have toll. Those kind of people in our midst. Ja, solche Leute haben wir unter uns. People who are faithful, Leute, die verlässlich sind, fear God more than many. Und die wirklich eine Gott mehr fürchten oder ehren als andere. Now, if you just keep your finger there, I'm going to read something from 1 Kings. Also bleibt dort und ich möchte jetzt aus den ersten Könige möchte ich euch jetzt noch was vorlesen. A testimony about Solomon. Ein Zeugnis über den Salomon. It is 1 Kings 11:4. Und zwar ist es 1. Könige 11 und der vierte Vers. It says, for it came about when Solomon was old. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war. His wives turned his heart away after other gods. Dann neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. And listen to the testimony against Solomon. Und jetzt beachtet das Zeugnis zu Ungunsten and this Salomos. Is so sad. Und das ist traurig. And his heart was not wholly devoted to the Lord his God. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn seinem Gott. As the heart of David his father had been. Wie das Herz seines Vaters David. Here was a guy, hier war jemand, Hananiah, Hanania, a faithful man, ein verlässlicher Mensch, who feared God more than many. Der Ehrfurcht vor Gott hatte, wie mehr Ehrfurcht als andere hatten. That means he was so convinced of God's goodness. Das heißt, er war sich der Güte Gottes so gewiss, that you could trust him. Dass er verlässlich war. You put him in charge of Jerusalem. Du kannst ihn sogar über Jerusalem setzen. And he was not going to consume this thing on himself. Und er wird das nicht jetzt ausnützen für sich selber. And use it as his position. Und jetzt diese Position missbrauchen. And misuse the funds. Und die Gelder missbrauchen. You know, and take the best apartment on the sunny side. Und die besten Plätze für sich reservieren. And make people serve him. Und die Leute unterjochen. He feared God more than many. Nein, seine Ehrfurcht vor Gott war größer als die von anderen. Isn't it interesting how one person can fear the Lord and the next person doesn't? Ist es nicht interessant zu sehen, einer hat Ehrfurcht vor Gott, der andere nicht? Each of us have a free will. Jeder von uns hat einen freien Willen. And you know, I've often read that verse about Solomon. Und ich habe diesen Vers über Salomon oft schon gelesen. And I just prayed, dear God, I want to be like David. Dabei betete ich, lieber Herr, ich möchte eigentlich so wie der David sein. It would be so sad, and Rob Prokop. Es wäre schade zu hören, und Rob Prokop. Did not wholly follow the Lord. Ist dem Herrn nicht mit ganzem Herzen gefolgt. I don't want that. Das will ich nicht. I want to wholly follow the Lord. Ich will dem Herrn völlig nachfolgen. Now I want you to skip down to verse 4. Geht jetzt zum Vers 4. In Nehemiah 7. In Nehemiah 7. Now the city was large and spacious, but the people in it were few, and the houses were not built. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß, doch das Volk in ihr war spärlich. All right? It's big. Es ist groß. The walls are up. Die Mauern sind fertig. But it's kind of empty inside. Aber drinnen ist es leer. There's no life. Kein Leben. There's no chickens running around the streets yet. Keine Hühner, die da rumgackern. The marketplace is empty. It's just a big empty shell. Der Markt ist leer. Es ist eine Hülle einfach. There's no one living there yet. Es ist noch nicht bewohnt. And look at verse 5. Vers 5. Then my God put it into my heart. Und mein Gott gab mir es ins Herz. And this is what God is doing today. Und das macht Gott heute. God is putting into our hearts things. Gott setzt Dinge in unser Herz. Every single person in our church should be hearing from the Lord. Jeder einzelne hier sollte vom Herrn hören. My God put it in my heart. Mein Gott hat es mir aufs Herz gelegt. To help you with this. Dir dabei hilfreich zu sein. Every Saturday I go for therapy for my lungs. Jeden Samstag mache ich meine Therapie für meine Lungen. Because a woman was in the service. Weil da war eine Dame beim Gottesdienst. She's a professional therapist. Und sie ist eine professionelle, sie kann professionelle Therapie anbieten. And God put it, she said, God put it in my heart to help you. Und sie sagte, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, dir zu helfen. I am so thankful. Und dafür bin ich so dankbar. That God puts things in people's hearts. Dass Gott Dinge Leuten aufs Herz legt. And this should be almost a daily thing. Das sollte täglich passieren. That God is moving in my heart. Dass Gott in meinem Herzen was tut. In small things. In kleinen Bereichen. In big things. In großen Bereichen. But look at this. It says, "And my God put it in my heart to assemble the nobles." Und mein Gott gab mir es ins Herz, und ich versammelte die Edlen. The officials. Und die Vorsteher. And the people to be enrolled by genealogies. Und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und, ja. Then I found the book of the genealogy of those who came up first, in which I found the following record. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben. Now I want you to look at the next four words. Bitte beachtet die nächsten vier Worte. And let the Holy Spirit just impress them on your heart. Und lasst den Heiligen Geist sie euch aufs Herz drücken. These are the people. Das sind die Einwohner. These are the people. Das sind die Einwohner. Use the word people. You have Einwohner there? Ja, das sind die Leute. Yeah. Okay. These are the people. Das sind die Leute. Of the province, der Provinz, who came up from the captivity of the exiles, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away, die weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, and who returned to Jerusalem, und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, and Judah, each to his city. Jeder in seine Stadt. These were heroes of the faith. Das sind Glaubenshelden. These people left the riches of Babylon. Die haben den Luxus Babylons hinter sich gelassen. And returned to Judea. Und sind nach Judäa zurück. To their city. Zu ihrer Stadt. The city of their God. Die Stadt ihres Gottes. Es waren 49.000. 942 people. 942 Leute. Returned by faith. Gingen wegen Glauben zurück. Who came with Zerubbabel. und die kamen mit Zerubabel, etc., etc. Und so weiter. And here it is, the number of the men of the people of Israel. Die Zahl der Männer der, des Volkes Israel. And then you look at every, all the records. Und hier sind ganz genau diese Listen. The sons of Parosh. Die Söhne von Parosh. 2172. Not 71, 72. Nicht 71, sondern 72. The sons of Shephatiah. Die Söhne Shephatiah. 372. 372. And as you read through the whole list, und wenn ihr durch diese Liste schaut, you see it's exact. Und diese Liste ist, stimmt einfach. Look at verse 64. Vers 64. These searched among the ancestral registration. Diese suchten ihre Eintragung ins Geschlechtsregister. But it could not be located. Aber sie wurde nicht gefunden. Therefore, they were considered unclean. So wurden sie vom Priesteramt als unrein ausgeschlossen. And excluded from the priesthood. Und vom Priesteramt ausgeschlossen. God has perfect records. Gott hat perfekte Aufzeichnungen. These are the people. Das sind die Leute. Diese sind die And Leute. All through history, durch die ganze Geschichte, God knows who these people are. Weiß Gott, wer diese Leute sind. I want you to flip over with me to Revelations. Bitte geht kurz zur Offenbarung. And you'll see pretty much the same phrase come up again. Und dort sieht man fast genau die gleiche Phrase. If you look at Revelations chapter 7. Und zwar ist das im siebenten Offenbarungskapitel. And I want us to get a sense. Ich möchte, dass wir ein Gefühl bekommen. That we are also these people. Dass wir auch solche Leute sind. And these are the people of Vienna, Austria. Und das sind die Leute aus Wien, aus Österreich. At the turn of the second millennium after Christ. Bei der Jahrtausendwende. These are the people of Lebgasse. Die Leute von der Lebgasse. These are them. Das sind sie. And God knows exactly how many we are. Und Gott weiß genau, wie viel wir sind. Because God, because every single person is important to him. Weil jede einzelne Person für ihn wichtig ist. Look at in verse 9 of chapter 7, Revelation. Vers 9 des 7. Kapitels. After these things I looked and behold a great multitude. Nach diesen sah ich und siehe eine große Volksmenge. Which no one could count. Die niemand zählen konnte. From every nation and all the tribes of people and tongues. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Standing before the throne. Stand vor dem Thron. And before the Lamb. Und vor dem Lamm. Clothed in white and palm branches were in their hands. Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. And they cried out with a loud voice saying. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen. Now, this is not us. Das sind nicht wir. This is another group of people. Das ist eine völlig andere Gruppe von Leuten. We're going to meet these people. Und diese Leute werden wir kennenlernen. Salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. And all the angels are standing around the throne and around the elders and the four living creatures. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. And they fell on their faces before the throne and worshiped God. Und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Saying, Amen. Und sagten Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Then one of the elders answered, saying to me. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir. These who are clothed in white robes. Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind. Who are they? Wer sind sie? And where have they come from? Und woher sind sie gekommen? And I said to him, und ich sprach zu ihm, My Lord, mein Herr, you know. Du weißt es. And he said to me, und er sprach zu mir, These are the ones, diese sind es, who come out of the great tribulation, die aus der großen Drangsal kommen, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Now the great tribulation has not happened yet. Die große Trübsal ist noch nicht eingetroffen. This is a 7-year period in human history. Das wird eine 7-jährige Geschichtsabschnitt sein. Spoken of in Matthew chapter 24. Der in Matthäus 24 erwähnt wird. In verse 21. In Vers 21. And the Lord predicted that great tribulation will come that has never happened before. Und der Herr sagte voraus, dass große Trübsal kommen wird, wie noch nie da gewesen. This begins in Revelation chapter 6. Das fängt schon im 6. Offenbarungskapitel an. Has not happened yet. Das ist noch nicht eingetreten. This is a future thing. Das ist noch zukünftig. We are in the church age at this moment. Wir sind jetzt im Zeitalter des der Gemeinden. We are looking for the sound of the trumpet. Und wir warten noch auf den Posaunenschall. The thief in the night. Der Dieb in der Nacht. That one, you know, two people are sowing. Zwei Leute stehen am Feld und säen. And one is taken. Einer wird genommen. Two are working in the field. Zwei arbeiten auf dem and Feld. One disappears. Einer auf einmal ist weg. In the twinkling of an eye at the sound of the trumpet. In einem Augenzwinkern, wenn die Posaune the Lord descends. Wird der Herr wiederkommen. And we which are alive are taken up. Wir, die wir lebendig sein werden, werden hochgenommen werden. We are looking for Christ. Wir schauen nach Christus. We are not looking for Antichrist. Sondern nicht nach dem Antichrist. But the coming of the Lord in a moment, in a twinkling of an eye. Sondern in dem spontanen Erscheinen des Herrn. And after that comes this great tribulation. Und danach kommt die große Trübsal. We don't know exactly how it's going to happen. Wir wissen nicht genau, wie es passieren wird. We know somewhat. Aber ungefähr. These people. Diese Leute. Do you know who they are? Wisst ihr, wer sie sind? They're all out there. Die sind da überall. All these people out there. Alle diese Leute. That we potentially could reach. Die wir potenziell erreichen können. But we won't. Aber wir werden es nicht tun. These are all the people the church never reached. Das sind jene Leute, die Gemeinde nie erreicht haben wird. They will get saved in the great tribulation. Die werden in der Trübsal gerettet werden. When all hell is released on earth. Wenn die Hölle freigesetzt wird auf der Erde. And you can read it from Revelation 6 and you weep. Und wenn man anfängt vom 6. Offenbarungskapitel, kommen einem die Tränen. The things that will happen to this earth are unbelievable. Die Dinge, die dir auf der Erde passieren wird, sind unvorstellbar. After the Lord returns for his church. Nachdem der Herr zurückkommt für seine Gemeinde. And und those people are out there. Diese Leute sind da überall. And God knows who they are. Gott weiß schon, wer das ist. These are the people. Das sind die Leute. And it was such a great multitude. Und das war so eine Menge. In verse 9. In Vers 9. After these things I looked and behold a great multitude. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge. Which no one could count. Die niemand zählen konnte. Imagine that. This is how many people God will save from this population. So viele Leute wird Gott aus dieser Bevölkerung retten. After the church is gone. Nachdem die Gemeinde weg ist. We have such a potential. Und unser Potenzial ist so groß. And if we just think we are also a people. Und wir sind ja selber einfach solche Leute. These are the people of Lebgasse. Die Leute von der Lebgasse. Who were these people? Was waren das für Leute? I don't know. I just see their picture on the wall. Ich weiß nicht. Ich sehe nur ihr Bild an der Wand. But you know what? Aber wisst ihr was? They feared God more than many. Ihre Ehrfurcht vor Gott war größer als die von vielen. Why? Warum? Because they were convinced of the goodness of God. Weil sie von Gottes Güte überzeugt waren. And I'm telling you, there are people. Und ich sage euch, da sind Leute. I've met them last week. Ich habe sie letzte Woche erst getroffen. There are people who despise the goodness of God. Das sind Leute, die die Güte Gottes verachten. They despise it. Sie verachten sie. Religious self-righteous zeal. Religiöses selbstgerechter Eifer. To bring judgment on who they consider to be a sinner. Um die zu zu bestrafen, die sie als Sünder betrachten. They are never part of a great work that God is doing. Sie haben nie Anteil an einem großen Werk, das Gott führt. So that people out there can perceive that God is good. Dass Leute endlich sehen können, wie gut Gott ist. Through us. Durch uns. We don't have to judge people. Wir müssen Leute nicht verurteilen. But we can embrace people. Aber wir können Leute umarmen. We don't have to let them influence us. Wir müssen uns ja nicht von ihnen beeinflussen lassen. We are the salt of the earth. Da wir ja das Salz der Erde sind. In Matthew chapter 5 verse 13. Gemäß Matthäus 5. We are the light of the world. Und das Licht der Welt. In verse 16. Im 16. We are the ones who influence. Wir sind die Beeinflussenden. But these are the people. Aber das sind die Leute. These are the people of the great tribulation. Die Leute der großen Trübsal. And we'll be standing there watch. We will see this one day. Und das werden wir beobachten eines Tages. And we'll see this huge, unbelievable multitude coming. Und wir sehen eine Riesenmenge, wie sie And kommt. We'll say, this is in the Bible, isn't it, somewhere? Und wir sagen, das steht doch in der Bibel. Rob, where is this? Rob, weißt du, wo das ist? Revelation 7. Offenbarung 7. I preached on it in November, remember? Ich habe doch im November 2005 darüber, 2005 oh, yeah, darüber yeah, yeah. gepredigt. This is it. Ja. These are the people. Das sind sie jetzt. And each one of them is an individual. Und jeder ist ein Individuum. And some other generation will ask, who are these people? Und in einer späteren Generation wird man fragen, wer sind diese Leute? And they will say, these people are the people of Austria. Das sind die Leute von Österreich. About two millenniums after Christ. Und zwar 2000 Jahre nach Christus. And we're walking in. Und wir werden hinein. And they're looking at us and saying, these people. Und dann werden sie sagen, ja, diese Leute. And I am one of them. Und ich gehöre dazu. I'm just one of them. Ja, ich bin dabei. It's me. Ja, ich bin das. I'm one of these people. Ich bin einer dieser. And who are you? Und wer bist du? I came with Zerubbabel. Ich kam mit Zerubbabel. You want to see where I am in the Bible? Darf ich euch zeigen, wo das in der Bibel I'm in Nehemiah chapter 7. Ich bin im 7. Nehemiah Kapitel. I got to show you this. It makes me so excited. Ja, ich muss euch das vorführen jetzt, weil ich bin so, es ist so spannend. I'm so happy you asked. Ja, ich habe kaum erwartet, dass du mich fragst. If you go down to verse 27, wenn du in Vers 27, it says the men of Anathoth. Die Männer von Anathoth. 128. 128. I'm one of them. Ja, da gehöre ich me, dazu. Yeah, this is me. Das bin ich. I'm one of those 128. Ich bin einer dieser 128. And God keeps records. Und Gott hält darüber Aufzeichnungen. These are the people. Das sind die Leute. And they will say that about us. Und das wird über uns auch gesagt. These werden. Who are those people? Wer sind diese Leute? What happens in that building? Was passiert in diesem Gebäude? They're buying it. They're praying about buying it. Or they bought it. Kaufen die das jetzt? Jetzt beten sie darüber. And they're growing and people sich. Are coming. Und Leute, es kommen immer mehr Leute and dazu. People are giving themselves to the Lord. Leute überantworten sich dem Herrn. And they're growing in the fear of the Lord. Und ihre Ehrfurcht vor Gott, die wird stärker. I gotta read one verse to you. This verse makes me so excited. Ich möchte noch einen Vers euch vorlesen, der sehr. You don't have to turn here, but this is from 1 Timothy 6:17. 1. Timotheus 6:17. This is about the fear of the Lord. Das ist die Furcht des Herrn. Instruct those who are rich. Unterweise die reich sind. In this present world. In dieser gegenwärtigen Welt. That's us. Das sind wir. You got a refrigerator? Hast du einen Kühlschrank? You're rich. Bist du reich? Pharaoh never had a refrigerator. Pharaoh hatte niemals einen Kühlschrank. You got a car? Hast du ein Auto? You're filthy rich. Ja, da bist du ganz. Pharaoh schlimm. Never had a car. Pharaoh hatte niemals einen. He had some Auto. Junky chariot. Ja, da hatte einfach nur einen rostigen Wagen. It might have been. I mean, it had to be pulled by a horse. That stunk. Und das musste von einem Pferd gezogen werden. Und das hat gestunken. Never had a radio in his chariot. Es war staubig, er hat kein Radio in seiner Kutsche. We are the rich. Wir sind wohlhabend. Instruct those who are rich in this present world. Und sagt denen, die reich sind in dieser Welt. Not to be conceited. Nicht selbstsüchtig zu sein. You can just read it, you find it. 1 Timothy 6. He's so. Commenting again. He's writing his own Bible. den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein. Thank you. And to what? And to fix their hope on the uncertainty of riches. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. This is when we don't fear God. So ist es, wenn wir Gott nicht ehren. We fix our hope on the uncertainty. Wenn wir unsere Hoffnung auf das Ungewisse setzen. Of riches, auf Reichtum. But aber on our God. Unseren Gott. Fix your hope on our God. Sondern auf Gott. This is the fear of God. Das ist die Ehrfurcht. Now watch this. Who supplies, who richly supplies us with all things to enjoy. Der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. The goodness of God. Die Güte Gottes. Every time you eat an apple. Jedes Mal, wenn du einen Apfel isst. Every time you eat a chicken. Oder ein Hühnchen. Anything you can enjoy. Alles, was man genießen kann. The son, the child. Die Sonne. This is God's goodness. Das ist Gottes Güte. He gave us these things to enjoy. Das gab er uns zur Freude. And he richly supplies. Und tut es uns reichlich. He wants us geben. To be a happy people. Möchte, dass wir erfüllte Leute he sind. He wants us to recognize these things come from him. Möchte, dass wir uns bewusst sind, dass das ja alles von ihm kommt. And the more we give thanks. Und je dankbarer wir sind. The more we will fear God. Desto mehr wird unsere Ehrfurcht vor Gott steigen. The lack of the fear of God. Der Mangel an der Ehrfurcht. Comes because of lack of thanksgiving. Kommt wegen einem Mangel an Dank. We just consume these things. Wir verzehren das einfach. We eat an apple, eat an orange. Ein Apfel, eine Orange. Okay. No, God made this. Gott machte das. And when we meet God. Und wenn wir wirklich and we say, mit Gott uns zusammentun. Dann, tell me when you created an apple. Gott, sag mir, als du einen Apfel geschaffen hast. What were you thinking? Was hast du gedacht? Oh yeah, I just thought, you know what? I'm going to make something and they can just go. Ja, ich mache etwas, wo man einfach hineinbeißen kann. I thought I'd make it a little different than an orange. Ich dachte, ich mache es ein bisschen anders als eine Orange. I thought something you could just take with you. Etwas, was du mit dir mitnimmst. That would be so sweet. Das wird so süß. That you could put it in your pocket and you could just eat it anywhere. Dass du es einfach mitnehmen kannst und überall. And you could pick it off the tree and it would stay fresh for a couple weeks. Und du kannst es vom Baum, kannst es ernten und es wird wochenlang noch halten. And I just thought, man, when they bite into this thing, they're going to glorify me. Dachte, wenn die da hineinbeißen, da werden sie wirklich mich hochheben. And they're just gonna thank me for my goodness. I created this thing for them. Und werden mir danken für meine Güte. I can't wait to see Adam bite into this for the first time. Ich kann gar nicht darauf warten, bis Adam da hineinbeißt. You know, and here we are, centuries later. Hier sind wir Jahrhunderte später. Consuming everything. Und verschlingen alles. And never giving thanks. Aber geben niemals Dank. And this is where the fear of the Lord begins. Und hier fängt die Furcht Gottes an. When we purpose to recognize His goodness. Wenn wir seine Güte, wenn wir beabsichtigen, seine Güte zu erforschen. When I can hear something. Wenn ich etwas hören the goodness kann. Of God. Die Güte Gottes. And we begin to praise him. Und wir preisen ihn. And Solomon lost sight of this. Und Salomon hat das aus den Augen verloren. He just started consuming all these things. Er hat das einfach verschlungen. Wives and wives. Er hat das in sich hineingezogen irgendwie. And wives and fortunes and wives. Und Frauen und Vermögen und Frauen und Weiber. And he didn't wholly follow the Lord. Und er ist dem Herrn nicht gefolgt. He wasn't thankful. Er war nicht dankbar. If he was thankful for the first one, wenn er für die erste gedankt hat, he wouldn't have the second one. Dann hätte er keine zweite gebraucht. But he wound up with over 900. Aber im Endeffekt waren es über 900. Because he wasn't thankful for the first one. Weil er schon für die erste nicht dankbar war. And this is where it all begins. Und da fängt es an. So, with that, damit, these are the people. Das sind die Leute. And we can be a historic people. Und wir können wirklich historische Leute sein. We read about these historic people. Wir lesen hier über Leute, die Geschichte gemacht and haben. When we come into the throne room of God someday, und wenn wir im Thronraum Gottes dann eintreffen, we can glorify him. Dann können wir ihn wirklich hochheben. In the midst of the congregation. In der Versammlung. In the midst of the angels. Mitten unter den Engeln. And people can whisper to the angels. Und Leute können den Engeln zuflüstern. Who are these people? Was sind das für Leute? What's all the commotion? Warum ist die ganze Aufruhr? These are the people of Vienna. Ja, das sind die Leute aus Wien. 2000 years after Christ. 2000 Jahre nach Christus. They feared God more than many. Mehr als die meisten. What do you mean by that? Was bedeutet das? Was meinst du damit? I mean that they were so thankful for his goodness. Ich meine das, sie waren so dankbar für seine Güte. That they just lived so selflessly. Dass sie so selbstlos and leben God konnten. God blessed them abundantly. Und Gott segnete sie überreich. These are the people. Und das sind diese Leute jetzt. And we're one of them. Und wir gehören dazu. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. For your goodness. Für deine Güte. And thank you for this opportunity. Und danke für diese Gelegenheit. To be a people. Leute zu sein. In this generation. Diesem Generation. This is a gift from you. Das ist von dir ein Geschenk. We thank you this morning. Wir danken dir heute Morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.